Häufig schien es mir, als ob er sie selber erzeuge, da Ben Kia auch dann noch einen Schleier trug, wenn der ganze Himmel bis zum Meeresspiegel rein und klar war. Auch Wasser spendete der Berg, der infolgedessen bis zu seinem Scheitelpunkt versumpft war. Ich habe es erlebt, dass wir auf der Ross im hellsten Sonnenscheine saßen, während der Regen wie schwarzer Krepp sich auf den Berg niedersenkte. Aber diese Feuchtigkeit ließ ihn mir mitunter nur noch schöner erscheinen, denn wenn die Sonnenstrahlen auf seine Lehne fielen, funkelten die vielen Felsen und Wasserlaufe bis nach dem 15 Meilen entlegenen Arras hin wie Edelsteine. Der Weg, dem ich folgte, war ein Hirtenpfad. Er barg so viele Krümmungen, dass die Länge meiner Reise sich fast verdoppelte. Er führte über raues Gestein, das man nur sprungweise überqueren konnte, und über weiche Niederungen, in denen man fast bis zum Knie im Moor versank. Nirgends war eine Spur von Anbau. In den ganzen 10 Meilen von Grisopal bis Arras fand sich kein einziges Haus. Natürlich waren Häuser vorhanden, zumindest deren 3, aber sie lagen rechts und links so weit ab vom Wege, dass kein Fremder sie von dort hätte aufspüren können. Die Ross ist zum großen Teil von Granitblöcken bedeckt, von denen einzelne ein 2-räumiges Haus an Größe übertreffen und die einer neben dem anderen ruhen. Farne und dichtes Heidekraut wachsen in den Spalten und dienen den Vipern als Brutstätte. Woher immer der Wind blies, brachte er Seeluft mit sich, salzig wie auf einem Schiff. Die Möwen waren so zahlreich wie das Moorgeflügel auf der Ross, und überall, wo der Weg ein wenig stieg, blitzte der leuchtende Meeresspiegel zündend auf. Mitten im Landinneren habe ich bei Hochflut an windigen Tagen das Tosen der Brandung, die gegen Arras anläuft, vernommen, laut wie ein Schlachtgebrüll, und die mächtigen, furchtbaren Stimmen der Wirbel, die wir die tollen Männer nennen. Arras selbst, Arras Jay, habe ich die Einheimischen es nennen hören, und sie sagen, es bedeute das Haus Gottes, ist nicht eigentlich ein Teil der Ross und ist auch keine Insel. Es bildet die südwestliche Ecke des Festlandes, schmiegt sich ihm eng an und ist nur an einer Stelle durch ein kleines Watt, das an seinem schmalsten Übergang keine 40 Fuß misst, von der Küste getrennt. Bei Hochflut war es hier klar und still, wie in einem Teiche oder Binnenfluss. Nur die Pflanzen und Fische waren andere und das Wasser selbst grün statt braun. Bei Ebbe jedoch, wenn der Tiefstand erreicht war, konnte man an 1-2 Tagen im Monat trockenen Fußes von Arras nach dem Festland gehen. Es gab stellenweise gute Weide, wo mein Onkel die Schafe, die ihm zur Nahrung dienten, grasen ließ. Vielleicht war das Gras hier besser, weil die kleine Insel höher gelegen war als die Landzunge. Ich bin jedoch allzu unwissend, um hierüber zu entscheiden. Das Haus war für die dortigen Verhältnisse gut und hatte 2 Stockwerke. Es blickte mit der Front nach Westen, über die Bucht hinaus.